voller Hoffnung, vom Berge nicht zu hoch. Immer geradeaus für uns geht's nur nach vorn. Stellt euch gegenüber, schaut euch ins Gesicht. Verlogen, betrogen, doch mich stört das nicht.